7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und ich melde mich einen Tag später als eigentlich eingeplant. Der Grund, ich musste gestern zum Zahnarzt. 4 Stunden lang, das war eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass ich nach dem Zahnarzttermin noch eine MMA Radio Ausgabe aufnehmen kann. Aber der musste so viel spritzen, ich musste so stark betäubt werden, dass ich wirklich längere Zeit nicht richtig sprechen konnte. Es war unfassbar und davon habt ihr natürlich dann gar nichts, deswegen habe ich diese Ausgabe um einen Tag verschoben und heute bekommt ihr die volle Dosis UFC News der letzten Tage. Wenn ihr übrigens nicht immer so lange warten wollt und schon zwischen den Ausgaben wissen wollt, was Neues passiert ist rund um die UFC, dann empfehle ich euch, folgt mir auf Twitter @mmaradio.de oder liked MMA Radio auf Facebook. Ihr könnt mir Fragen und Themenvorschläge schicken, wenn ihr die News zum Beispiel lest auf Twitter und denkt, Mensch, hier habe ich aber eine Anregung, dann schickt die an mmaradio@nonpg.de. Die vorletzte bitte. Bitte bewertet MMA Radio auf iTunes, natürlich dann mit 5 Sternen, alles andere wäre ein Witz. Und abonniert MMA Radio auf iTunes, das wäre mir auch noch ganz recht. Und ich weiß, dass der ein oder andere Fighter hier zuhört. Und ihr könnt ja zum Beispiel im Gym einfach mal so ein bisschen rumerzählen, dass es da so einen Podcast gibt, der euch mit den aktuellsten UFC-News versorgt und eure Kampfkumpanen darauf aufmerksam machen, dass sie auf ihrem iPhone oder Samsung Galaxy oder weiß der Kuckuck, was ihr da benutzt, doch auch mal MMA Radio hören und abonnieren könnten. Gleichzeitig könnt ihr natürlich auch euer iPhone an die Gym-Stereoanlage einstöpseln und MMA Radio 2x in der Woche direkt über die Lautsprecher eures Gyms laufen lassen. Das wäre natürlich also die ideale Beschallung sozusagen. Würde ich mal vorschlagen. So, UFC Go Big stand dieses Wochenende auf dem Programm. Da wurden viele interessante Dates bekannt gegeben. Unter anderem wurde für das Wochenende rund um den großen Pay-Per-View UFC 194 noch ein weiteres Event hinzugefügt. Und zwar wird es am Donnerstag, dem 10.12. eine Fight Night in Las Vegas geben. Bislang wurden dafür noch keine Kämpfe bekannt gegeben. Wird, denke ich mal, in den nächsten Wochen dann soweit sein. Am Freitag, dem 11.12. findet ja das Ultimate Fighter 22 Finale statt. Da ist der Main Event Chad Mendes gegen Frankie Edgar und der Co-Main Event Khabib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson. UFC 194 findet dann am Samstag, dem 12.12. statt. Und ich glaube, dazu muss ich nicht allzu viel sagen. Die Kämpfe, die da auf dem Programm stehen, also die sollte jeder UFC-Fan mittlerweile in- und auswendig kennen. Übrigens habe ich am 13.12. Geburtstag und könnte natürlich theoretisch mit UFC 194 perfekt reinfeiern. Aber ich glaube, ich muss UFC 194 nachgucken. Denn wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Bock, an meinem Geburtstag zu Hause zu sitzen und UFC zu gucken. Ich glaube, das verlagere ich dann um einen Tag. Wobei, es könnte natürlich sein, dass die Party mich so sehr zurichtet, dass ich UFC 194 um 2 Tage verschieben muss. Mal gucken, was das dann wird. Dann wurde UFC 192 um eine Woche verschoben. Wird die wenigsten interessieren. Ich sag's trotzdem, weil es gibt eine andere wichtige Nachricht, die in dieser Nachricht verborgen ist, aber dazu komme ich gleich. Also UFC 192 findet jetzt am 9.7.2016 in der Las Vegas Arena statt. Da passen 20.000 Leute rein und jetzt bin ich bei dieser Nachricht. Das impliziert eigentlich, dass die UFC dort einen neuen Rekord in Sachen Gate aufstellen wird. Bislang liegt der bei 7,2 Millionen Dollar, erzielt bei UFC 189 und jetzt mit dieser 20.000 Mann starken Arena kann man eigentlich davon ausgehen, dass die UFC mindestens 8 bis 10 Millionen Dollar Gate einnehmen wird und einen neuen Rekord aufstellen wird. Es könnte sogar noch mehr sein. Es ist relativ schwierig hier zu sagen. Ich kenne ja keine Ticketpreise und es ist ja noch nicht mal eine Card bekannt gegeben worden. Also von daher müssen wir da noch ein bisschen abwarten. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir dann unter Umständen vielleicht sogar zum ersten Mal die 10 Millionen sehen werden bei einem UFC-Event. Das wäre natürlich holy fuck, kann man so sagen. Dann wurde das bestätigt, was ich letzte Woche schon gerüchtehalber vermeldet habe. Nein, nicht Fedor Emelianenko ist zurück. Johanna Jędrzejczyk wird bei UFC 193 ihren Strawweight-Titel gegen Valérie Letourneau verteidigen müssen oder können. Denn ich glaube, wenn ihr irgendjemand was muss, dann Valérie Letourneau. Ich glaube, für sie wird das eine ganz harte Angelegenheit. Schon ein bisschen merkwürdig, dass eine Kämpferin, die vor anderthalb, zwei Wochen noch nicht mal in den Strawweight Rankings zu finden war, plötzlich einen Titelkampf bekommt. Aber gut, so ist es halt in der UFC. Hat für sie geklappt. Sie wird jede Menge Kohle verdienen, die gute Valérie Letourneau. Und ich bin gespannt, ob Johanna Jędrzejczyk ihre dritte Gegnerin wirklich also abfrühstücken wird. Anders kann man es gar nicht sagen. Dann komme ich zu einer Nachricht, die die ganzen Fight Pass Abonnenten da draußen, glaube ich, freuen wird. Denn es wird Anfang 2016 einen Relaunch geben. Das hat Eric Winter bekannt gegeben. Eric Winter kam vor ein paar Monaten von Yahoo zu UFC und hat da den Posten des Senior Vice President and General Manager for UFC Fight Pass eingenommen. Übrigens der Einzige, der sich wirklich nur um den Fight Pass kümmert. Alle anderen, die den Fight Pass betreuen, machen nebenbei noch was anderes. Also schwierig, wenn man so viel Content zur Verfügung stellen will. Also das mit einer Halbtagsstelle zu belegen, ja, könnte in die Hose gehen. Bislang lief es ja einigermaßen. Auf jeden Fall hat man natürlich Eric Winter dafür geholt, um den Fight Pass einfach noch attraktiver zu machen und weiter auszubauen. Der kam ja, als er da vor, wann war das, Anfang 2014 präsentiert wurde, kam das ja alles relativ überraschend und eigentlich war es noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, die UFC wollte einfach so ein bisschen dem WWE-Network was entgegenwerfen und haben den Fight Pass vielleicht ein halbes Jahr zu früh rausgebracht. Jetzt werden da einige Sachen gefixt. Unter Umständen wird es auch ein neues Layout geben, aber das ist noch nicht hundertprozentig sicher, ob man das dann auch bis Anfang des Jahres hinbekommt, aber daran wird definitiv gearbeitet, genauso wie an einer verbesserten Suchfunktion. Alle, die schon mal auf dem Fight Pass nach was gesucht haben, wissen, glaube ich, dass es da erhebliche Probleme gibt. Da müssen sie nachbessern, das wollen sie auch machen, da sind sie dran, aber eben dieses neue Design und die Suchfunktion und dieser neue viele Content, das alles irgendwie unter einem Hut zu bringen, ist nicht so leicht, wie man denkt, deswegen wissen sie noch nicht hundertprozentig, ob das Anfang 2016 schon an den Start gehen kann. Was man sich aber vorgenommen hat, ist zum Beispiel, dass man jedes Wochenende eine Fightcard live senden möchte. Das muss nicht immer UFC sein, kann natürlich auch Invicta sein. Übrigens Invicta, das werfe ich hier gleich mal ein, da ist die UFC schwer überrascht, wie gut die Zahlen da sind. Also es müssen sich wirklich überraschend viele Menschen diese ganzen Invicta-Events angucken. Da ist die UFC sehr zufrieden. Also wie gesagt, sowas wird es dann jedes Wochenende geben, dass es entweder eine UFC-Card zu sehen gibt oder, weiß ich nicht, Shooto Brasil, Invicta habe ich ja schon gesagt, oder Titan FC. Also sowas wird es dann jedes Wochenende geben. Das ist das Ziel. Und Eric Winter hat auch noch gesagt, wir müssen mehr Live-Content senden als unsere Konkurrenz. Und jetzt sagt ihr natürlich, Moment mal, welche Konkurrenz denn, bitteschön? Und Eric Winter meint damit nicht die MMA-Konkurrenz, sondern den gesamten Sportbereich. Er möchte nicht nur wöchentlich live senden, sondern täglich live senden. Was genau dann da täglich live gesendet wird, weiß ich nicht. Das hat er auch noch nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir täglich UFC-Fights oder UFC-Events oder andere MMA-Kämpfe zu sehen bekommen. Ich glaube, es geht hier auch viel um Shows, die einfach täglich sich mit der UFC beschäftigen oder insgesamt mit MMA beschäftigen oder vielleicht sogar insgesamt mit Kontaktsportarten oder so. Müssen wir mal gucken, was das dann bedeutet. Aber er möchte natürlich damit die Leute auf dem Fight Pass binden. Das ist gar nicht so doof. Wenn der Content stimmt, kann das funktionieren. Außerdem wird es zahlreiche neue Shows geben. Die ersten Ausläufer kriegen wir jetzt schon diesen Monat mit. Es wird The Third Degree with Kyra Gracie geben. Wenn ihr die mal googelt, dann wisst ihr auch warum. Hot as fuck, sage ich nur. Da ging's, glaube ich, gestern oder geht's heute los? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ging's gestern schon los? Auf jeden Fall, das ist halt so, Kyra Gracie reist durch die Welt, macht halt in verschiedenen Gyms und trainiert da so ein bisschen mit. Ist, glaube ich, ganz interessant, gerade für Leute, die sich gerne Trainingsvideos angucken, so wie ich. Dann wird es verschiedene Panels geben, unter anderem ein Champions-Panel mit Fabricio Werdum, Chris Weidman, Rafael Dos Anjos, Demetrius Johnson und Johanna Jędrzejczyk. Außerdem wird es ein All-Women's-Panel geben mit Paige VanZant, Rose Namajunas, Juliana Pena und Liz Carmouche. Und es wird auch noch ein Legends-Panel geben, und zwar am 13.9. Das Women's-Panel ist am 11.9. Am 13.9. Ich sag jetzt mal All-Stars oder Legends-Panel mit Jack Liddell, Matt Hughes, Pat Miletic, Oleg Taktarov, Don Fry, Guy Metzger und Gary Goodrich. Gehostet wird das Ganze dann von Mike Goldberg und Megan Olivi. Das stelle ich mir auch ganz interessant vor, wenn es nicht allzu trocken ist. Muss man sich halt mal angucken, aber das sind so die ersten Ausläufer des überarbeiteten Fight Passes. Eric Winter hat sich da viel vorgenommen und ich bin gespannt, ob er das auch alles umsetzen kann. Ich drücke ihm natürlich die Daumen. So, das war's eigentlich soweit, glaube ich, von Go Big. Ach, natürlich, halt, eins gibt's natürlich noch. Wenn ihr euch UFC Go Big angeschaut habt, dann ist euch mit Sicherheit nicht verborgen geblieben, dass Conor McGregor da einen ganz schönen Dicken gemacht hat. Ich brauche jetzt auch überhaupt nicht mehr darauf eingehen, was der alles gesagt hat. Vielleicht später, ich weiß es noch nicht. Aber aktuell, ich meine, jeder hat es gesehen und das sind jetzt mittlerweile schon alte Nachrichten. Aber es gab eine Szene, da ist Dana White so ein bisschen rübergegangen zu Conor McGregor und hat ihm was ins Ohr geflüstert. Und ich natürlich, ja, als investigativer Journalist, muss ich selber lachen, ist er ja gar nicht. Auf jeden Fall hab mir natürlich gedacht, oh, jetzt ruft Dana White Conor McGregor zur Besinnung. Jetzt kriegt der verbal erstmal eine drauf, aber so war es gar nicht. Dana White hat nämlich zu Conor McGregor gesagt, mach mal hier deinen Hosenstall zu, der ist offen. Conor McGregor rantet da wie so ein Begaster um die Wette, macht jeden nieder und steht das ein oder andere Mal auch auf. Und in der Tat ist sein Hosenstall offen. Naja, und ich glaube, der Tipp von Dana White, der war nicht allzu schlecht. Das muss man an der Stelle mal sagen. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen bei Conor McGregor. Unter anderem hat sich nämlich Vitor Belfort zu Wort gemeldet und er wurde gefragt, ob er ein bisschen enttäuscht war, dass ihm nur eine Frage bei Go Big gestellt wurde. Und Vitor meinte dann, nee, ich und Dan Henderson, wir brauchen diesen Trash-Talk nicht, weil wir sind Legenden und unser Kampf verkauft sich im Endeffekt von ganz alleine. Und er hat dann sich fast schon in Rage geredet und meinte dann, ja, Jose Aldo wäre wenigstens ein echter Athlet und Conor McGregor wäre einfach nur ein Trash-Talker und die UFC sollte sowas nicht unbedingt gutheißen und die Fans schon dreimal nicht, denn wenn wir irgendwann olympisch werden wollen, sagt Vitor Belfort, ich hoffe nicht, dass das irgendwie uns darauf aufmerksam machen soll, dass Vitor Belfort so lange diesen Sport betreiben will, bis der olympisch wird, weil das wäre ja nicht auszuhalten. Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn wir irgendwann olympisch werden wollen, dann müssen wir uns nicht nur an die olympischen Regeln halten, ja, wir müssen uns auch an den olympischen Kodex halten und respektvoll miteinander umgehen. Und Vitor sagt auch noch, ich will nicht, dass meine Kinder oder Kinder, die ich trainiere, denken, dass man ein Trash-Talker sein muss, um Erfolg zu haben. Und dann sage ich natürlich, richtig, Vitor, das hast du gut gesagt. Das finde ich auch, dass man Kindern das nicht vorleben sollte, dass sie andere beleidigen müssen, um Erfolg zu haben. Ich finde es auch viel besser, wenn man Kindern einfach vorlebt, dass man sich jeden Tag, weiß ich nicht, alle möglichen Scheißsteroide spritzt, um dann erfolgreich zu sein. Das ist, finde ich, wirklich das richtige Zeichen an die Kinder. Einfach mal wieder einen Steroidenriegel fressen, dann läuft's auch im Gym. Gar keine Frage. Ich finde es immer gut, wenn sich solche Leute, die sich, ich sag mal so, im Bezug auf Vorbildsein schon mächtig in die Nesseln gesetzt haben, dann aus der Deckung wagen und andere Leute dafür kritisieren, dass sie ein bisschen Trash-Talk bei einer Pressekonferenz veranstalten. Also ich weiß ja auch nicht, also gerade Vitor Belfort, habe ich mir gedacht, gerade Vitor Belfort, der jahrelang bescheißt bis zum geht nicht mehr. Und in dem Moment, als man ihm seine Gummibärchen da entzieht, die ihn zu einem Monster umgeformt haben, ja, sieht er halt aus wie ein alter Mann, der 40 Jahre alt ist, wie man halt dann auch aussieht, wenn man 40 Jahre alt ist und keine Steroide nimmt. Der sagt jetzt hier, wir müssen ein Vorbild für die Kinder sein und können so einen Trash-Talk nicht dulden. Gott sei Dank, hat's Vitor mal gesagt. Gut, wie gesagt, wir bleiben doch ein bisschen bei Conor McGregor. Kleine Randnotiz, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Conor ist gestern zurückgekehrt in seine Heimat, wurde da am Flughafen empfangen von vielen Fans und musste natürlich viele Selfies machen und hat das genossen, das Bad in der heimischen Menge. Ich glaube, da ist Conor McGregor nochmal richtig aufgeblüht. Zur Schau gestellt hat er seine frische Aufgeblühtheit, wenn es dieses Wort gibt, dann bei Combace. Das ist ja der brasilianische Fernsehsender, der die UFC überträgt. Da gab es nämlich ein Interview von ihm. Viel Gelaber, was wir eh schon 100 Mal gehört haben von Conor McGregor. Aber ein Thema, das muss ich hier noch mit aufgreifen. Und zwar wurde über Dopingtests ganz im Allgemeinen gesprochen. Und Conor McGregor hat nochmal das aufgegriffen, was sich vor UFC 189 abgespielt hat. Ihr werdet euch mit Sicherheit noch daran erinnern. Es gab diesen Vorfall, dass die Nevada State Athletic Commission bei Aldos im Gym, also bei Nova und Yao, Jose Aldo testen wollte mit einem unangekündigten Dopingtest und das verlief alles ziemlich chaotisch. Der Angestellte von der Nevada State Athletic Commission wurde zeitweise sogar verhaftet und einen Tag später konnte man dann die Probe einsammeln von Jose Aldo, aber nicht etwa durch die NSAC, sondern durch die brasilianische Athletic Commission und das sorgte natürlich für reichlich Spekulationen. Später kam dann noch heraus, dass der Polizist, der den NSAC-Mann vertrieben hat, erstmal noch ein Selfie gemacht hat mit Jose Aldo und jetzt behauptet Conor McGregor, dass die Polizisten, die dann vor Ort plötzlich auftauchten, nicht etwa Polizisten waren, die durch Zufall da aufgetaucht sind. Nein, diese Polizisten würden bei Nova und Yao im Gym mittrainieren und die wären dann praktisch da plötzlich auf der Matte gestanden und hätten Jose Aldo mehr oder weniger verteidigt. Und McGregor sagt natürlich, hier, das stinkt bis zum Himmel. Und er sagt, in Brasilien haben die einfach ein großes Problem mit Korruption. Und er selber, also Conor McGregor, wird regelmäßig getestet und er hofft, dass Jose Aldo auch regelmäßig getestet wird. Und gleichzeitig stellt er das aber auch so ein bisschen in Frage und sagt, dass das im Endeffekt eigentlich eine Farce ist, dass Aldo nicht getestet wird und unterstellt dem guten Jose Aldo erneut Dopingmissbrauch. Ist natürlich immer, was heißt, er unterstellt ihm das nicht, aber ja, ich kann schon verstehen, dass du als Kämpfer einfach wissen willst, dass die Gegenseite auch fair trainiert und sich nicht irgendwie einen Vorteil verschafft, weil er halt oder weil Jose Aldo halt diverse Leute kennt in Brasilien. Ich weiß es nicht, ob das Conor McGregor nicht einfach sich ein bisschen leicht macht, dass er da groß rumposaunt, ja, Jose Aldo wird nicht getestet. Müssen wir mal abwarten, was sich dann später ergeben wird. Conor McGregor hat ja auch gesagt, dass Jose Aldo jetzt letztes Wochenende, als die Go Big Pressekonferenz war, in den Staaten trainiert hat und McGregor wird nachfragen, ob man Aldo da sofort kontrolliert hat. Aber er geht davon aus, dass man ihn nicht kontrolliert hat. Also ich bin mal gespannt, ob Conor McGregor da noch in Zukunft häufiger drauf eingehen wird oder ob das einfach nur wieder mal so ein Tritt in die Weichteile von Jose Aldo war. Ein verbaler Tritt natürlich in die Weichteile. Wir bleiben bei brasilianischen Kämpfern und zwar sogar bei einem ehemaligen Teamkollegen von Jose Aldo. Die Rede ist von Junior dos Santos. Der wird sich für seinen Alistair Overeem-Kampf in den Staaten vorbereiten und wechselt sozusagen zu American Top Team nach Miami und wird da komplett für diesen Kampf gegen Overeem trainieren. Ist interessant, ist jetzt glaube ich der zweite Campwechsel von JDS, seitdem er seinen Heavyweight-Titel verloren hat. Ist immer so eine Sache. Ich bin kein Fan davon, wenn Kämpfer so häufig das Gym wechseln. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man, also klar, ich meine, wenn du jetzt noch ein junger Kämpfer bist, der sich weiterentwickeln will, macht das vielleicht Sinn, bei diversen Coaches zu trainieren, aber ein so weit entwickelter Kämpfer wie Junior dos Santos, ich glaube, dem tut so ein festes Umfeld ganz gut und ich weiß nicht, ob er mit sich selber unzufrieden ist oder ob es an den Coaches liegt, ja, aber müssen wir mal beobachten, ob das sich positiv auswirken wird auf die Kämpfe von Junior dos Santos, dass er jetzt in Miami bei ATT trainiert. Was haben wir hier noch? Kommt BJ Penn zurück, wenn die UFC ein Event in Hawaii veranstalten wird, habe ich hier hingeschrieben. Denn Max Holloway war am Wochenende auf Periscope aktiv und wurde natürlich gefragt, hey Max, hast gehört, Dana White hat gesagt, Hawaii, das könnte demnächst anstehen für die UFC, da wären nur noch ein paar Kleinigkeiten zu klären. Und Max Holloway hat gesagt, ja Mensch, cool, da freue ich mich schon drauf, denn ich habe auch gehört, dass wenn die UFC nach Hawaii kommt, dann will BJ Penn wieder kämpfen und zurückkommen aus dem Retirement. Also das wäre natürlich, einerseits wäre es eine geile Angelegenheit, gar keine Frage. Andererseits möchte ich dann bitte einen anderen BJ Penn sehen, als den wir gegen Frankie Edgar gesehen haben vor einem guten Jahr. Das sah nämlich nicht so gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, als BJ Penn das boxende Känguru gemacht hat, nee, das muss ich nicht nochmal haben. Aber ich könnte es nachvollziehen, dass BJ Penn dann einfach nochmal in den Oktagon zurückkehren will. Ja, also ich könnte es nachvollziehen. Jetzt kommen wir schon zu UFC 191. Da habe ich gleich noch eine etwas längere Geschichte. Zuerst einmal, es wurde bekannt gegeben, was die Kämpfer bei UFC 191 so verdient haben. Das gehe ich natürlich jetzt nicht komplett durch, gar keine Frage. Es gibt für mich nur einen interessanten Punkt. Der Champion, Demetrius Johnson, hat nur in Anführungsstrichen $191.000 verdient mit seinem Sieg gegen John Dodson, und das erwähne ich deshalb, weil drei andere Kämpfer mehr verdient haben als der Champ. Anthony Johnson geht mit $230.000 nach Hause, Andrei Arlovski mit $225.000 und Frank Mir mit $200.000. Das muss man, denke ich mal, erwähnt haben, dass der Champ eben hier nicht der größte Verdiener ist auf dieser Card, sondern es sind eher die anderen, die älteren vor allem. Anthony Johnson ist jetzt nicht so alt, aber die anderen zwei Vögel haben doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. So, jetzt komme ich zu UFC 191. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier jeden Kampf durchgehe, aber ich habe jetzt endlich mal Maxdome ausprobiert, UFC auf Maxdome. Letztes Mal ging es ja nicht, da war ich ja im Urlaub und habe mir einfach die UFC nicht auf Maxdome angeguckt. Diesmal habe ich gesagt, okay, das machst du, das probierst du aus, um mitreden zu können. Und ich habe das Event nicht live geguckt, ich habe es mir einen Tag später, Sonntagabend, reingezogen. Hab das Ganze abonniert, das hat auch alles funktioniert, oder geliehen, oder wie das heißt bei Maxdome, hat auch alles hervorragend funktioniert. Aber die Freude hat nicht lang angehalten, denn ich musste erstmal eine Stunde durch irgendwelche Standbilder vorspulen, bis ich dann endlich zum Anfang der Veranstaltung kam. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass wenn das ganze Ding live gezeigt wird, dass man einen gewissen Vorlauf drinnen lässt oder so, dass jetzt die Leute, die sich das ganze Ding geliehen haben, nicht denken, Mensch, da kommt ja die ganze Zeit gar nichts und werden ganz nervös und rufen fünfmal einen Service an nachts um vier. Deswegen kann ich verstehen, dass man da bei der Live-Übertragung so einen Vorlauf drinne lässt, aber also dann wirklich 12, 13, 14 Stunden später, das waren fast 20 Stunden später, immer noch diese Kacke da drinne zu haben, das finde ich schon, das ging mir schon auf den Sack. Ja, da musst du da eine Stunde vorspulen, und das ist halt ein Streaming-Dienst, das heißt, das spult nicht besonders schnell, du kannst maximal 5-Minuten-Schritte machen, das ging mir schon tierisch auf die Nüsse. Ab und zu habe ich mal wieder Play gedrückt, dann hörst du die ganze Zeit im Hintergrund, wie sich Oliver Kopp und sein Co-Kommentator da noch auf die diversen Kämpfe vorbereiten, also volles Show-Prep on air. Habe ich mir auch gedacht, ja, also gerade aus diesem Grund würde ich es vielleicht versuchen rauszuschneiden, liebe Leute von Maxdome, Zeit hattet ihr genug. Dann kam im Endeffekt die Krönung. Irgendwann sehe ich da so eine, ja, wie soll man das nennen, so eine Werbekarte, wo man halt gesehen hat, hier, Mensch, gleich geht's los, Leute, haltet euch fest. Ich gehe mal kurz auf meinen Twitter-Feed, da habe ich nämlich das Bild davon getwittert, wer mir auf Twitter folgen will, @RickyPalm. Das ist der Twitter-Feed, den ich benutze. So, jetzt gucken wir mal, ob ich das hier so auf die Schnelle finden kann oder nicht. Ich benutze hier nämlich hier gerade so eine App, die ja nicht unbedingt so geil ist. So, hier haben wir es. Also dann steht da halt so hier heute Nacht World Flyweight Championship, muss ich lachen. John Dodson gegen Demetrius Johnson, und dann eindeutig von Maxdome reingeschrieben, weil das ist schon mal das Erste. Also du siehst diese Card so, und dann nehmen die halt so eine Schrift, ich weiß nicht, ob das Comic Sans ist oder so, also wirklich die letzte Schriftart, die man irgendwo im Windows-PC gefunden hat, und schreiben hin, liebes UFC-Universe, gleich geht's los. Da habe ich schon gedacht, what the fuck? Alter, ihr könnt doch da nicht UFC-Universe hinschreiben. Also da hört's bei mir wirklich auf, weil was hier passiert ist, ist ganz klar. Die zeigen halt sonst die ganze Zeit WWE-Pay-Per-Views, und das ist halt das WWE-Universe. Allerdings ist die WWE in ihrer eigenen völlig behinderten Welt zu Hause und nennen sich Universe und nennen ihre Athleten Superstars und Divas. Also das ist halt eine ganz andere Welt. Und mich persönlich hat das richtig angegriffen. Ich hätte am liebsten gleich ausgemacht, so eine Scheiße dahin zu schreiben. Liebes UFC-Universe. Da denke ich mir so, okay, Maxdome holt sich hier die UFC. Gibt's da nicht irgendwie die Möglichkeit, vielleicht drei oder vier Leute, die regelmäßig UFC geguckt haben und schon länger Fans sind oder einfach sich mit dem Sport auseinandersetzen, mit ins Boot zu holen? Ich denke mir, wenn du da auf Twitter rumguckst, findest du vier, die es umsonst machen und sogar gut. Und ich rede nicht von Kommentatoren, sondern ich rede einfach von Leuten, die sich das Produkt so ein bisschen mit angucken, die sich diverse Werbetafeln oder so mit angucken und einfach sagen, hier, nee, das würde ich so nicht machen oder das ist inkorrekt oder so. Also das ging schon richtig übel los. Dann Ja, geht endlich der Pay-Per-View los und Mike Goldberg begrüßt uns in voller Lautstärke und Oliver Kopp labert halt direkt über Mike Goldberg drüber, in der gleichen Lautstärke. Da habe ich erstmal gedacht, Alter, das ist jetzt hier nicht euer Ernst. Ihr lasst jetzt nicht die englische Tonspur und die deutsche Tonspur auf der gleichen Lautstärke laufen. Und so war es Gott sei Dank dann auch nicht. Später hat man natürlich dann die amerikanischen Kommentatoren runtergedreht. Aber dieser erste Eindruck, ja, der war schon so fürchterlich, dass ich am liebsten ausgemacht hätte. Also alles lief schon schief. Das ist aber noch nicht alles. Dann passiert was, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja? Also wir alle, die sich jetzt hier diesen Podcast anhören, ich mache den Podcast, alle, die jetzt aktuell was mit der UFC zu tun haben, glaube ich jedenfalls, dass die schon seit längerer Zeit die UFC gucken. Und die UFC ist für uns alle, glaube ich, ein sehr, sehr oder ein von der englischen Sprache geprägter Sport, ja, weil alles, was man bislang gucken konnte, fand auf Englisch statt oder von mir jetzt auf Portugiesisch, aber die wenigsten werden sich das auf Portugiesisch angeguckt haben oder auf Französisch, die meisten werden sich es halt auf Englisch angeguckt haben. Und dann passiert da was, was ich nicht nachvollziehen kann, dass man alles eindeutscht, ja, da kämpfen halt nicht die Strawweights gegeneinander, sondern die Strohgewichtler. So, ich habe noch nie selbst auf UFC.de gelesen, dass man die Division Strohgewicht nennt. Das sorgt nur für unnötige Verwirrung. Ich gehe jetzt direkt hier auf UFC.de und wenn da jetzt Strawweight steht als Division, also guck mal an, dann kriege ich einen Vogel. Also das hat mich schon wieder genervt. Ich hasse das auch in der WWE, dass man alles unbedingt eindeutschen muss. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das sorgt auch hier wieder dafür, dass ich erstmal ein zu viel bekommen habe. So, steht da Strohgewicht? Nee, hier steht Women's Strawweight. Alles andere ist eingedeutscht. Schwergewicht, Halbschwergewicht, Mittelgewicht, Weltergewicht, Leichtgewicht, Federgewicht, Bantamgewicht, Fliegengewicht und eben Strawweight. Aber natürlich sagen die zwei Kommentatoren Strohgewicht. Sowas geht mir halt auf den Sack, auch wenn man jeden Schlag oder diverse Moves eindeutscht. Ja, es ist halt einfach auch beim Judo so, dass du immer noch viele Würfe dass viele Würfe ihren japanischen Begriff behalten. Deswegen nenne ich ja die Würfe nicht anders, nur weil ich es jetzt in Deutschland übertrage. Das gleiche gilt für diverse Jiu-Jitsu-Moves, sage ich jetzt einfach mal, oder Haltegriffe oder Aufgabegriffe. Die bekommen jetzt auch nicht einen zwangsläufig einen deutschen Namen. Also deswegen finde ich, man kann das, ich verstehe, dass das vielleicht eine Ansage von Maxdome ist, dass man sagt, okay, hey, Leute, wir wollen ja auch deutsche Fans mit abgreifen. Das heißt, ihr könnt nicht die ganze Zeit nur auf Englisch kommentieren oder die Sachen sozusagen oder die englischen Begriffe verwenden, versucht das ein bisschen einzudeutschen. Das kann ich einerseits verstehen, aber die ersten, die jetzt diese Pay-Per-Views abonnieren werden oder sich ausleihen, weiß der Kuckuck, wie sie den Scheiß da nennen, die kennen das halt nur auf Englisch und für die ist das total abstoßend. Man könnte ja einen Kompromiss eingehen und erstmal, sag ich mal, großteils die Begriffe so verwenden, wie wir sie alle kennen und dann über die Zeit hinweg langsam das Ganze eindeutschen. Aber so ist das für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Das hat sich angehört wie wenn, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Und es liegt nicht daran, dass sich Oliver Kopp und seinen Kollegen da irgendwie runtermachen will. Gar nicht. Die machen ihren Job super. Das ist, die haben alle Ahnung, die du dir vorstellen kannst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die haben keine Ahnung von den Sachen, die sie da versuchen zu erklären. Ganz im Gegenteil. Die haben eine Menge Ahnung. Aber für mich als Konsumenten war das eher abschreckend, dass erstmal alles eingedeutscht wird und das bin ich halt einfach nicht gewohnt, weil der Sport für mich durch und durch Englisch ist. Ja, ich habe, oder sagen wir mal so, ich alle Internetseiten, die ich ansurfe, die mit der UFC zu tun haben, lese ich auf Englisch. Jeden Podcast, den ich zum Thema UFC verfolge, höre ich auf Englisch. Jeden Pay-Per-View, jedes Event, das ich bislang gesehen habe, habe ich mir auf Englisch reingezogen. Und jetzt kommt da praktisch Maxdome mit der Idee um die Ecke und ich unterstelle das Maxdome. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das auf Ansage der UFC passiert. Verdirbt mir da wirklich die Freude am Zuschauen. Anders kann ich das nicht sagen. Es hat mir einfach dann keinen Spaß gemacht, dazu zu schauen. Was mich auch noch gestört hat, ist, dass die Kommentatoren überhaupt keinen Punkt und kein Komma mehr machen. Die labern 15 Minuten durch den Kampf durch. Und ich finde das eigentlich nicht schlecht, wenn du ab und zu einfach mal kurz die Fresse hältst und die Crowd ein bisschen wirken lässt und auch einfach mal für so eine Phase sorgst, wo deine Zuschauer durchatmen können und sich Sachen angucken können und vielleicht auch mal Gesagtes verarbeiten können. Aber du wirst, jedenfalls in den ersten zwei Kämpfen war das so, wirklich bombardiert mit Informationen, ja, über diesen Sport. Das ist natürlich für uns jetzt, sag ich mal, nicht ganz so interessant, weil wir kennen den Sport und da kannst du das ein oder andere Gesagte einfach direkt wieder vergessen, weil du kennst dich halt mit den Sachen aus, aber selbst neue Zuschauer sind, glaube ich, von den ersten zwei Kämpfen so überfordert gewesen, dass sie einfach, weiß ich nicht, rückwärts vom Sofa gefallen sind, weil zu viele Informationen da sind. Das ging mir auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich besser gefunden, wenn man dann und wann einfach mal mehr Pausen gelassen hätte. Und es, vielleicht sehe ich es falsch, aber mir ist auch aufgefallen, dass man also manche Sachen wirklich totquatscht, zum Beispiel bei dem Jan Blachowicz-Kampf, dass der den Mund leicht geöffnet hat. Ja, dann denke ich mir, ja, alles gut und schön, aber erklär doch jetzt mal, warum Kämpfer X im Clinch mit Kämpfer Y steckt und was sein Ziel jetzt genau ist. Oder weiß ich nicht, wenn jemand auf dem Boden einen mountet, was jetzt da alles noch passieren könnte, was der Kämpfer, der unten drunter liegt, aus seiner Guard noch machen könnte oder wie auch immer. So, aber dann halt auch nicht zu detailliert, sondern erstmal so langsam erstmal erklären, was da gerade passiert, weil für jemanden, der die UFC noch nie gesehen hat wiederum, ja, da gibt's bestimmt auch ein oder zwei, die diesen Pay-Per-View sich gekauft haben und die UFC noch nie gesehen haben, die denken halt, ja, warum liegen die jetzt aufeinander? Also, da mangelte es für mich noch so ein bisschen an der Abstimmung. Und ich sage jetzt mal, wenn ich Joe Rogan höre, ja, Mike Goldberg ist mir scheißegal. Also den, ob der jetzt da ist oder nicht, ist mir wurscht. Aber wenn es gerade bei Kämpfen in Jiu-Jitsu reingeht und Joe Rogan sitzt da, finde ich, der erklärt das immer auf den Punkt. Und bei fast jedem Kampf lerne ich wieder was dazu und denke mir dann so, oh ey, Mensch, genau, das hat der Rogan ja jetzt echt gut gesehen, der kann ja seinen Job richtig gut. Und das hatte ich jetzt diesmal überhaupt nicht. Ich habe mir immer gedacht, mein Gott, laber doch nicht die ganze Zeit. Und ja, es war einfach insgesamt ein sehr unbefriedigendes Guckerlebnis für mich. Und ich habe von Anfang an gesagt, man muss definitiv sich jetzt freuen, dass die UFC in Deutschland kommt, dabei bleibe ich auch. Ich bin auch der Meinung, es hätte uns definitiv schlimmer treffen können, was Kommentatoren angeht. Das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Oliver Kopp macht einen guten Job. Der weiß, von was er redet. Ich finde den Move, dass man sich jemanden aus diesem Sport noch mit dazugenommen hat und Tobias Drews jetzt erstmal, ich weiß nicht, ob er den abgesägt hat oder ob der keinen Bock mehr hatte. Ja, also die Idee finde ich auf jeden Fall gut. Jetzt wird sich halt zeigen, ob das ankommt, dieses alles Eindeutschen, dieses relativ viele drumherum Gelabere. Muss ich mal abwarten. Also ich war jetzt kein Fan davon. Ich werde auch erstmal keine Pay-Per-Views mehr bei Maxdome bestellen, bis sich das verbessert hat. Ich hoffe, dass es sich verbessern wird und ich bleib dabei. Gebt dem Ganzen eine Chance. Wer sich bislang noch keinen Pay-Per-View bei Maxdome geholt hat, sollte das machen. Vielleicht gefällt's euch. Mir hat diese Art und Weise nicht gefallen, aus besagten Gründen. Es waren mit Sicherheit auch noch ein paar andere Sachen, die mir missfallen haben, die mir jetzt aber spontan nicht einfallen. Ich habe es natürlich nicht alles hier notiert, was ich kacke fand. Aber ich möchte abschließend wirklich nochmal nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich ein Problem damit habe, dass es bei Maxdome läuft oder dass ich ein Problem damit habe, dass es Oliver Kopp und eben sein Kollege da kommentieren, sondern ja, es ist halt ganz anders als das, was ich sonst gewohnt bin von der UFC und was Kommentatoren angeht. Also das ist ja eher ja, schwere Kost, sagt man, glaube ich, dazu. Das ist mein Fazit zum Thema Maxdome und die UFC. So, jetzt gucke ich noch mal kurz, ob ich noch großartig viel über diese Fightcard, über UFC 191 sagen möchte. Demetrius Johnson besiegt John Dodson. Ja, ich weiß, Dana White hat auch gesagt, das sind alles Besoffene, die da buhnen. Und mehr oder weniger sollen die Leute die Fresse halten, die ein Problem mit Demetrius Johnson haben. Es tut mir leid, ich finde den Typen auch sowas von unfassbar langweilig. Kannst du so sagen, ich erkenne natürlich an, dass der unglaublich gut ist, das ist nicht die Frage. Aber seine Art zu kämpfen finde ich halt langweilig. Und das kann auch daran liegen, dass er so viel besser ist als alle anderen Kämpfer. Es liegt aber definitiv nicht an der Flyweight Division, weil John Lineker-Kämpfe habe ich mir früher gerne angeguckt, auch wenn der jetzt im Bantamweight ist. John Dodson-Kämpfe gucke ich mir eigentlich gerne an. Alptekin Oskilic, seine Kämpfe mag ich. Also es gibt schon Kämpfer, die einfach ja, für Wirbel sorgen und vielleicht ist dieses extrem technische, ja, dieses hohe Niveau an Technik von Demetrius Johnson, vielleicht ist das für ihn geil, aber für mich als Zuschauer ist es halt scheiße langweilig und tut mir leid, ich finde seine Kämpfe halt unfassbar langweilig, da kann mir jeder 30 Mal erzählen, wie geil das ist, was er da macht, ich finde es halt tot langweilig, tut mir echt leid und da mache ich auch keine Hehl draus und für alle, die das anders sehen, hey, super, habt ihr ja wieder 25 Minuten richtig geile Action zu sehen bekommen. André Arlovski gegen Frank Mir, ja, war halt ein lamer Kampf, sage ich jetzt mal. ja, da gab es ja danach so ein bisschen die Diskussionen, ob Frank Mir nicht diesen Kampf gewonnen hätte. Also 30-27 für Andrei Arlovski habe ich es auch nicht gewertet. Ich habe auch Frank Mir vorne gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich kann verstehen, dass Arlovski diesen Kampf gewinnt, weil es war halt relativ eng. Also da kann es halt immer so und so ausgehen, je nachdem, wie der ein oder andere Punktrichter das Ganze sieht. Und ja, es war insgesamt ein so schwacher Kampf. Es gab mal den Kampf zwischen Andrei Arlovski und Brandon Sharp. Und da hat Dana White passenderweise gesagt, die Verlierer waren nicht Andrei Arlovski oder Brandon Sharp, sondern die Zuschauer. Und eigentlich hätte keiner es verdient gehabt, diesen Kampf zu gewinnen. Und das war fast genauso schwach. Ja, also da muss sich der gute André wieder steigern, dass wir uns auf Kämpfe mit ihm freuen. Anthony Johnson besiegt Jimmy Manua. Im Endeffekt wurde Jimmy Manua deklassiert, wenn man ehrlich ist. Ist einfach nicht auf dem Level von Anthony Johnson. Die Frage ist, wie geht's für Anthony Johnson weiter? Es gibt jetzt nicht allzu viel, was er da wegkloppen kann, sage ich mal. Ich gehe davon aus, dass der Sieger aus dem Kampf Ryan Bader gegen Rashad Evans auf den Sieger Gustafsson gegen, wie heißt der, Daniel Cormier treffen wird. Ich bin gespannt, ob dann Anthony Johnson vielleicht auf den Verlierer des Rashad Evans Ryan Bader Kampfes treffen wird. Ich weiß es nicht. Also Anthony Johnson hängt so ein bisschen in der Schwebe. Eins vielleicht noch, er hat sich ja tierisch aufgeregt darüber, dass die Presse da so ihn mehr oder weniger verunglimpft hat wegen der Geschichte mit der Yogamatte, habe ich, glaube ich, ausführlich hier drüber berichtet. Und als er den Kampf dann gewonnen hat und den Oktagon verlassen hat, hat er ja noch zu den Medienvertretern gesagt, hier, schreibt mal über sowas und so. Dann denke ich mir die ganze Zeit, ey, Anthony Johnson, du hast das einfach nicht gerafft, halt einfach die Fresse. Darum geht's doch. Halt einfach die Fresse. Er hat das Thema immer wieder aufgebracht, ja. Also zum Beispiel, wenn ich da im Interview mit Ariel Helwani gefragt werde, was jetzt mit der Sache ist, hätte ich halt gesagt, kein Kommentar. Ich habe alles dazu gesagt, es wurde alles dazu geschrieben, fertig. Aber er gießt ja immer wieder Öl ins Feuer. Und was glaubt er denn, wenn er da an den Medienvertretern vorbeigeht und sagt sowas und schreit die da an? Natürlich werden die das aufgreifen. Und dann steht halt nicht sein Sieg gegen Jimmy Manua auf der Titelseite, sage ich jetzt mal. Also sondern dass er halt die Media-Leute da verbal angreift. Das steht dann halt eben, weiß ich nicht, bei den diversen Seiten vorne. Und nicht sein großartiger Kampf gegen Jimmy Manua, der wirklich großartig war. Also irgendwie muss Anthony Johnson da seinen Ärger besser zügeln und sich selber besser im Griff haben. Das fand ich ein bisschen schwach. Ähnlich schwach übrigens wie Jan Blachowicz. Wieder eine schöne Überleitung hier. Der gegen Corey Anderson wirklich keine Sonne gesehen hat. Dann hier übrigens mein Finanztipp an alle. Alex Chambers wird Paige VanZant besiegen. Naja, so habe ich es ja nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, Paige VanZant ist definitiv die Favoritin, aber Alex Chambers könnte vielleicht mit ihrem Jiu-Jitsu Paige VanZant ein bisschen gefährlich werden. Das war definitiv nicht der Fall. Alex Chambers hat absolut keine Sonne gesehen gegen Paige VanZant und meine 20 Euro gingen den Bach runter. Aber ja, Paige VanZant hat wieder eine Gegnerin halt einfach relativ beeindruckend besiegt. Ja, bin gespannt, wie sich das mit Paige VanZant weiterentwickelt. Ich gehe jetzt noch nicht davon aus, dass sie ernsthaft ein Problem für Johanna Jędrzejczyk darstellen könnte. Aber man muss es natürlich anerkennen, dass sie jetzt 3 Siege in Folge eingefahren hat und mit Sicherheit in der Strawweight Division neben Johanna Jędrzejczyk der größte Star aktuell für die UFC ist. Und ich kann verstehen, dass die UFC natürlich hier Paige VanZant pusht. Auch, ich muss ganz ehrlich sagen, die ist natürlich nicht hässlich, aber ich finde die auch nicht so mega heiß, wie alle tun. Also da gibt's schon noch ein paar geilere Weiber auf der Welt. Ross Pearson besiegt Paul Felder, für mich eine kleine Überraschung. Ich habe Paul Felder ein bisschen besser eingeschätzt, das hat allerdings nicht so richtig funktioniert. Francisco Rivera und John Lineker natürlich mit einem Wahnsinnskampf, 2 Minuten 52, einfach nur Rock'em Sock'em, wie man im Amerikanischen oder im Englischen sagt. Großartiger Kampf, muss man sich angucken, und John Lineker gewinnt das ganze Ding via Submission. Also das war wirklich ein Wahnsinnskampf, werdet ihr auch gesehen haben. Raquel Pennington besiegt überraschend Jessica Andrade. Aus meiner Sicht überraschend. Ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass Jessica Andrade sich diesen Sieg nehmen lässt. Aber für Raquel Pennington war es natürlich ein wichtiger Sieg. Habe ich letzte Woche schon drüber geredet. Und der Rest, ja, Clay Gollard gegen Thiago Traitor. Und obwohl, das kann ich ja vielleicht noch ansprechen kurz. Joe Riggs, der Ron Sterlings besiegt via Disqualification. Ja, da gab's ja im Endeffekt im Netz dann so einen kleinen Aufschrei. Wer die Early Prelims nicht gesehen hat, fasse ich kurz zusammen. Joe Riggs bekommt in der ersten Runde einen Jab von Ron Sterlings verpasst. Der sorgt dafür, dass Joe Riggs einen relativ tiefen Cut erleidet im linken Augenbereich. Später gibt's dann einen nicht erlaubten Kick vom Boden zum Kopf von Joe Riggs. Ron Sterlings liegt praktisch auf dem Boden. Joe Riggs hat ein Knie auf der Matte und dann tritt Ron Sterlings nach oben in Richtung Joe Riggs. Der Referee sagt, das ist ein illegaler Kick gewesen und Joe Riggs wird danach vom Ringarzt untersucht und gefragt, ob er weiterkämpfen kann, ob er noch gut sehen kann. Joe Riggs sagt, nein, ich kann nicht gut sehen. Deswegen wird der Kampf via Disqualifikation für Joe Riggs bewertet. Jetzt kann man natürlich sagen, die Verletzung wurde ja eigentlich durch einen legalen Punch zugefügt und der illegale Tritt von Joe Riggs, von Ron Sterlings gegen Joe Riggs, sollte oder hat ja nicht diese Auswirkungen auf Joe Riggs gehabt, dass er jetzt nicht mehr weiterkämpfen konnte. Ja, ist ein bisschen doof, aber unterm Strich muss man halt sagen, Ron Sterlings muss es besser wissen und kann halt so einen Tritt nicht raushauen. Das ist halt einfach so. Ist halt dumm gelaufen für ihn, aber ja, so ist es halt. Deswegen, ja, ich glaube, da wird wieder viel Wirbel um nichts gemacht. Jetzt haben wir schon 41 Minuten. Ich habe nämlich ein paar Fragen, die versuche ich jetzt noch mit wegzurotzen hier. San Sebastian hat mir folgende Frage geschickt. UFC 200 in Vegas mit nur 20.000 Plätzen enttäuscht bzw. überrascht, dass man keine riesige Arena wie das Dallas Cowboy Stadium gebucht hat. Nein, bin ich nicht, denn ich habe es ja schon mal oder habe es ja vorhin schon gesagt, das Gate wird halt einfach entscheidend sein und du kannst halt in UFC, in Las Vegas höhere Ticketpreise für UFC-Veranstaltungen ansetzen und zwar deutlich höhere Ticketpreise und gut möglich, dass man im Cowboy Stadium auch ein ziemlich hohes Gate erzielen könnte. Aber da könntest du halt keine Durchschnittspreise von $400 aufrufen. Und deswegen entscheidet sich die UFC natürlich für Las Vegas. Und weil Las Vegas einfach die Hauptstadt des ja Kampfsports ist, muss man sagen. Ich bin nicht enttäuscht. Nee, ich bin fest davon ausgegangen. Und es wurde ja relativ früh bekannt gegeben, dass das Ganze in Las Vegas stattfinden wird. Also deswegen bin ich nicht überrascht und kann es auch nachvollziehen. Hier geht's ums Geld. Dann schreibt San Sebastian, Connor hat beim UFC Go Big Event ja ordentlich hat es ja beim UFC Go Big Event ordentlich krachen lassen. War das deiner Meinung nach schon etwas too much? Er musste ja wirklich auf Teufel komm raus jedem ins Wort fallen und den Dicken markieren, driftet es mittlerweile ins Lächerliche ab. Ja, das kann man so und so sehen. Ich sag mal, man stelle sich so eine Veranstaltung ohne Conor McGregor vor. Dann wäre es relativ lame. Also von daher, ich finde es schon unterhaltsam, aber ich weiß natürlich auch, was Sebastian meint, dass es halt einfach manchmal fast schon lächerlich wirkt, wie sich Conor McGregor verhält. Er geht da immer auf einer Rasierklinge, muss man sagen. Denn solange er seine Kämpfe gewinnt, finde ich, kann er diese Show einfach weiterhin abziehen. Aber ja, er lebt halt mehr oder weniger davon. Und wenn er dann mal Kämpfe verliert, dann wird es schwierig, sich da auf Pressekonferenzen so zu verhalten. Also, ich find's auch nicht immer gut und ein bisschen weniger hätte mir hier auch besser gefallen, aber insgesamt, alle reden danach von Conor McGregor. Und ja, es wird halt dann wieder so sein, dass alle im Vorfeld zu UFC 194 sich genau diese Worte und dieser erste Stare-Down, den werden sie halt wieder auspacken und wieder vorführen. Und somit hat Conor McGregor wieder genau das erreicht, was er, glaube ich, auch erreichen wollte. Einfach wieder für Publicity zu sorgen, für seinen Kampf gegen Jose Aldo und ja auch seinen Marktwert weiter nach oben zu kurbeln. Es liegt ja nicht daran, dass die anderen sich irgendwie ja in eine andere Richtung verhalten würden und damit punkten könnten. Die anderen sagen halt gar nichts. Ja, die sitzen halt da und sagen gar nichts und finde ich dann auch wieder ein bisschen lame. Ich denke mir halt auch, ja, so ein Joe Duffy hätte ruhig auch mal die Fresse aufmachen dürfen. Und er sagt halt nichts. Und Ariel Helwani hat das in der Sendung gesagt und hat gemeint, ey, eigentlich hätte Joe Duffy nur aufstehen müssen und sagen müssen, hey, Conor, halt du mal deine Fresse, denn ich hab dich in ein paar Sekunden besiegt, falls du dich noch dran erinnern kannst. Und bumm, hättest du halt auch wieder für dich Werbung machen können als Joe Duffy. Also ich glaube, das liegt so ein bisschen auch jetzt hier daran, dass Conor McGregor bisschen too much rüberkommt, weil halt die anderen gar nicht so richtig die Fresse aufmachen. Die sind halt irgendwie, manche jedenfalls, ziemlich lame. Ja, Ronda Rousey ist da noch eine Ausnahme, aber dann musst du schon wirklich suchen. Dann fragt Sebastian, glaubst du, dass Paige VanZant ein wichtiger Baustein im Marketing der UFC werden könnte? Man hat ja mit Ronda schon jemanden, der wahrscheinlich eher weibliche Fans zur UFC lockt. Sie verkörpert hier die Rolle der toughen Frau. Paige dagegen ist noch sehr jung und auch sehr hübsch anzusehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie viele junge Mädels dazu begeistern kann, mit dem MMA-Sport anzufangen oder zumindest ein Interesse bei ihnen weckt. Wer würde schon darauf kommen, dass so eine, in Anführungsstrichen, in einen Käfig steigt, um zu kämpfen? Im Prinzip ist sie das perfekte Beispiel dafür, dass man dem typischen Männerbild entsprechen kann, ohne dabei eine Do-Nothing-Bitch zu sein. Ja, ja, ja, sag ich da mal. Ist alles richtig, was er da sagt. Ich glaube schon, dass Paige VanZant ein wichtiger Baustein für das Marketing der UFC ist. Sie brauchen solche Frauen, die in Rondas Fußstapfen treten können, weil es ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ronda Rousey möchte nicht mehr allzu lange kämpfen, also sie möchte nicht mit Mitte 30 im Oktagon stehen. Das heißt, da musst du so ein bisschen vorsorgen, dass du da eine zweite, es muss keine zweite Ronda Rousey sein, aber zumindest mal eine Kämpferin, die man ähnlich gut vermarkten kann wie Ronda Rousey. So eine musst du da irgendwie heranzüchten, sage ich jetzt mal. Und mit Paige VanZant hast du da, glaube ich, einen Trumpf einfach in der Hand, den du ausspielen kannst. Du musst sie jetzt halt gut aufbauen, ihr die richtigen Gegnerinnen geben und nicht zu früh Johanna Jędrzejczyk dem Fraß vorwerfen. Und dann wird Paige VanZant mit Sicherheit auch gut zu vermarktender UFC-Fighter sein. Da bin ich mir sicher. Und ja, ich glaube auch, dass sie, weil sie so jung ist und auch gut aussieht, einfach dann vielleicht auch noch so diesen Aspekt mit reinbringen kann, hey, hier kann ich ja was für meinen Körper tun und so, vielleicht funktioniert das und vielleicht kann man so junge Mädels mit dazuziehen und für diesen Sport empfänglich machen, ja. Und ich glaube übrigens, dass die Früchte dieser ganzen Arbeit, ja, die Ronda Rousey jetzt aktuell tätigt mit vielen Presseevents und auch Paige VanZant und andere Kämpferinnen, die werden wir, glaube ich, in ein paar Jahren dann ernten. So, verrückterweise musste ich jetzt hier diesen Podcast abbrechen. Es ruft entweder jemand an oder es klingelt jemand. Jetzt waren es aber gute Nachrichten. Mein Vermieter kam und hat mir mitgeteilt, dass ich eine Rückzahlung bekommen habe bei der Jahresendabrechnung. Die nimmt man natürlich gerne an und unterbricht natürlich dann auch gerne so eine MMA-Radio-Ausgabe. Es gibt noch zwei Fragen, die hat der Buttermann geschickt. Buttermann ist auch ein langjähriger Hörer von mir, Chris und Pocho. Schöne Grüße an Buttermann und er schreibt, ab und an kommt es ja vor, dass Kämpfe schnell zu Ende sind, wie beispielsweise der letzte Kampf von Ronda Rousey. Findest du das gut oder schlecht? Macht dir zum Beispiel ein schnelles Ende das Event kaputt? Oder kommt es immer darauf an, wie der Kampf schnell beendet wird? Also ich sehe es bei der UFC wirklich so, dass es mir völlig egal ist, weil in der Regel kaufst du ja eine komplette Main Card. Und eigentlich sind die Maincards immer so gut bestückt, dass es mir jetzt auf einen Kampf nicht ankommt, ob der jetzt kurz oder lang ist. Ganz im Gegenteil. Also ich hätte auch kein Problem damit, ein Pay-Per-View zu kaufen und alle fünf oder sechs Kämpfe enden in der ersten Runde durch Knockout oder Submission. Hätte ich echt kein Problem mit, weil dann sind es unterhaltsame Kämpfe in der Regel und die Rousey-Kämpfe, ich sehe es wirklich so, ich gehe in diesen Kampf dann immer rein und denke mir wirklich, hey, schaff die es wieder in 40 Sekunden oder in 30 Sekunden. Und das ist für mich fast schon ein Spektakel. Und bei anderen Kämpfern ist das ähnlich. Da gehe ich einfach davon aus und hoffe, dass es ein vorzeitiges Ende gibt. Also von daher stört mich das nicht, wenn ein Main Event schnell rum ist, auch wenn eine Main Card schnell abgehandelt ist und es viele Finishes gibt. Das stört mich überhaupt nicht. Würde mich aber zum Beispiel interessieren, wie es euch da geht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare unter das YouTube-Video schreiben oder auf nonpg.de unter dem Thread. Könnt ihr ruhig mal posten, wie ihr das so findet. Stört euch das, wenn Main-Events schnell beendet sind? Übrigens, um das vielleicht noch zu sagen, bei Boxkämpfen stört es mich manchmal schon. Ja, also es ist halt seltener, dass ich mir ein Box-Pay-Per-View kaufe, weil es halt in Deutschland eigentlich nur noch die Mayweather-Kämpfe gibt und die gehen in der Regel ja alle über die volle Distanz. Von daher stört mich das nicht weiter. Und dann fragt der Buttermann abschließend, welcher von den vielen Kampfstilen ist dein Liebster, beziehungsweise welche Kombinationen gefallen dir am besten? Also wenn ich mir einen Kampfstil aussuchen müsste, dann wäre es, glaube ich, schon Kickboxen. Das gefällt mir schon am besten, deswegen gucke ich mir auch gerne mal Glory an. Mir gefällt aber auch Jiu-Jitsu, gar keine Frage. Also ich gucke mir auch gerne einen Jiu-Jitsu-Kampf an, da gibt's auch gut. Es kommt immer drauf an, wie der Kampf so vonstatten geht. Es gibt natürlich auch langweilige Jiu-Jitsu-Kämpfe, aber wenn es zu einem Finish kommt im Jiu-Jitsu, finde ich das immer meistens herausragend, so muss ich sagen, weil ich einfach begeistert bin von der Technik, die da viele drauf haben. Und in der Regel kämpfen die ja dann auch gegen Black Belts oder zumindestens Gürtelträger, die weiter oben anzusiedeln sind, und das finde ich dann schon sehr bemerkenswert, wenn du dann solche Kämpfer submitten kannst. Das macht viel Eindruck auf mich. Deswegen die Kombination aus Kickboxen und Jiu-Jitsu finde ich beeindruckend, um das mal ja letzten Endes so zusammenzufassen, wenn du hier nach einer Kombination fragst, die mir am besten gefällt. Wobei auch Judo gefällt mir sehr gut, ja, wenn ich daran so denke. Ronda Rousey ist natürlich ein gutes Beispiel. Mit Sicherheit kann man auch Nick Hein nennen, der ja auch Kickboxen und Judo so ein bisschen mischt und den einen oder anderen geilen Wurf zeigen kann. Ja, das gefällt mir wirklich auch ganz gut. Also vielleicht sogar eher Judo und Kickboxen, / Boxen. Ja, das sind so die Stilrichtungen, die mir ganz gut gefallen in der UFC. So, das war's für heute. Ich gucke hier kurz, dass ich das Outro noch mit rein bekomme. Zum ersten Mal gibt's eine geschnittene MMA-Radio-Ausgabe. Ja, aber es hat ja auch, wie gesagt, einen guten Grund gehabt. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, und wenn nichts schief geht, ich nicht zum Zahnarzt muss oder keiner anruft, keiner klingelt oder keiner einen Brief schickt, hören wir uns am Freitag wieder. Bis dann.